Oh, ich habe so Hunger gekriegt. Weißt du, ich habe Hunger. Ich habe Hunger nach mehr. Es ist schon so viel da, aber ich habe Hunger nach mehr. Wenn du Gottes Liebe schmeckst, weißt du, du bekommst einfach Hunger nach mehr, weil es einfach so gut ist. Weil das keine menschliche Liebe ist, sondern weil es einfach unser Papa ist, unser Vater ist. Und da ich bin hungrig nach mehr. Weißt du, ich wurde geschaffen, geliebt zu werden. Und du wurdest geschaffen, geliebt zu werden. Und wir wurden auch geschaffen, zu lieben. Zu lieben mit dieser Liebe, die Jesus hat. Lieben und geliebt zu werden. Das ist dein Leben. Auf unseren Herrn zu schauen. Seiner Liebe zu vertrauen, ihm zu vertrauen, nicht auf die Umstände zu schauen, wo es stürmt oder schneit, sondern auf ihn zu schauen. Weißt du, wenn du heute Abend da bist und du hast was in deinem Leben, wo dich ein Umstand bedrängen will, dann bitte ich dich von ganzem Herzen. Weißt du, es ist das Herz Gottes. Er will, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst. Er will nicht, dass deine Gedanken dauernd um diesen Umstand kreisen. Er will für dich sorgen. Du kannst ihm vertrauen. Dein Verstand hat nicht die Lösung. Erkenne, dein Verstand hat keine Lösung. Aber dein Gott hat die Lösung. Oh. Weißt du, dein Herr hat es dir so einfach gemacht. Wir leben aus Glauben. Und das ist einfach, weil wir haben sein Wort. Es ist alles vollbracht. Und der Heilige Geist lebt in dir. Und dadurch, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, das ist die Voraussetzung. Und dadurch hast du alles in dir, was du brauchst, um in jeder Situation siegreich zu sein, überwinden zu können, vertrauen zu können, lieben zu können, dich von Gott steuern zu lassen, loszulassen, dich immer mehr übernehmen zu lassen von deinem Herrn. Warum sollen wir denn uns selber abstrampeln? Und steht ein ganzes Heer von Engeln zur Verfügung. Weißt du, du hast einen Herrn. Du hast einen Herrn. Und dieser Herr, er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Nicht mehr du musst für dich sorgen. Nicht mehr du musst überlegen, wie komme ich aus dieser Situation raus. Sondern dein Gott, dein Papa sorgt für dich. Er liebt dich so sehr. Meinst du, Jesus wäre ans Kreuz gegangen, hätte sich martern und schlagen lassen, damit du ein geplagtes Leben führst hier auf dieser Erde, voller Sorgen, voller Gedanken? Nein. Wie heißt es in seinem Wort? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst, weißt du, zuerst nach dem Reich Gottes. Stell das Reich Gottes an die erste Seite, an die erste Stelle. Es ist nicht, weißt du, es ist keine Zeit mehr, uns mit so Kleinkram, mit diesen kriegerischen Attacken vom Feind zu beschäftigen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen die Zeit auskaufen. Wir wollen Frucht bringen. Wir wollen uns nicht um uns drehen, um unsere Gedanken, sondern wir wollen vorwärts gehen mit unserem Herrn. Wir wollen Land einnehmen, dem Teufel das Land rauben. Oh ja, wir gehen vorwärts. Wir bleiben nicht stehen. Wir lassen uns nicht stoppen vom Feind. Der Feind ist besiegt. Es ist alles vollbracht. Wir glauben nicht mehr dem Feind, sondern wir glauben unserem Herrn Jesus Christus. Wir glauben seiner Liebe. Und wenn du noch Zweifel hast, ob er gut ist, ob er dich wirklich so sehr liebt. Ich sag dir heute Abend, dann kehr um, tu Buße auf der Stelle, kehre um. Gott ist gut, er liebt dich, er will, dass du ihm vertraust. Sein Wort ist deine Antwort. In seinem Wort findest du die Antwort. Du hast das Wort und das Wort ist die Keule, die du gegen den Feind schwingst. Dieses Wort, durchdrängt von Liebe und durchdrängt von dem Blut Jesu Christi, das dich frei gekauft hat. Und dieses Wort ergreifst du. Und du schwingst dieses Wort. Du beschäftigst dich mit diesem Wort. Du bist der Brief Christi. Und versprichst du mir, dass du nichts anderes mehr machst, dass du tiefer gehst, Gott noch mehr vertraust, seine Liebe noch mehr glaubst, sein Wort ihn an die erste Stelle in deinem Leben stellst. Und ich sag dir, du wirst erleben, was sich alles in deinem Leben im Äußeren verändert. Wie es dir gut geht, wie es dir immer besser geht, wie du immer glücklicher wirst, wie du aufblühst. Und du erkennst, dass der Feind dir nichts tun kann. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sag mal, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ist das nicht genial? Weißt du, wir haben diese Zusage. Dein Gott ist für dich. Und er ist der Mächtigste, der Größte, der Stärkste. Er hat alles erschaffen. Du bist seine Schöpfung. Du bist in seiner Hand. Er bewahrt, er behütet und er beschützt dich. Und er sorgt für dich. Du brauchst nie mehr Angst zu haben. Mach eines, trachte zuerst nach seinem Reich. Schau auf deinen Gott. Er ist deine erste Anlaufstelle und nichts anderes mehr. Okay? Okay. Amen. Ja. Wisst ihr, es ist so wichtig zu wissen, wirklich, wer wir sind, ja. Und du bist ein Botschafter des Himmels, du bist ein Gesandter des Himmels, ja. Und das musst du wirklich wissen, ja. Du darfst nicht immer denken, du bist mit dieser Welt verbunden, sondern du kommst aus einer anderen Welt, ja. Du kommst direkt vom Himmel. Du bist geboren aus Gott und du kommst vom Himmel. Deine Heimat ist der Himmel. Und weißt du, das Genialste ist, wenn du ein Botschafter, ein Gesandter vom Himmel bist, ja, so ein Botschafter, woher kriegt er seine Versorgung? Er kriegt seine Versorgung von dem Land, wo er ausgesandt wurde, ja. Das ist das Land, was ihn versorgt. Das ist aber auch das Land, was ihn schützt. Also wenn der Botschafter in ein Problem, in eine Herausforderung reinkommt, in dem Land, wo er gerade ist, dann steht sein Land hinter ihm, ja. Und das muss man sich bewusst machen. Du bist ein Botschafter des Himmels, ja. Der Himmel steht hinter dir mit Milliarden, Triaden oder was weiß ich, wie viele Engel, ja. Er steht hinter dir. Gott steht hinter dir, ja. Der Himmel steht hinter dir und der Himmel ist dein Versorger. Ja, Jesus ist dein Versorger. Und im Himmel sind die Straßen aus Gold, im Himmel sind die Torbogen aus, was weiß ich, aus Smaragden und ja, was auch ich, was weiß ich alles. Ja, das kann man gar nicht beschreiben, ja. Und das ist deine Versorgung. Das ist deine Versorgung. Da kommt deine Versorgung her. Ja, deine Versorgung kommt nicht aus dieser Welt. Deine Weisheit kommt nicht aus dieser Welt, sondern es kommt aus dem Himmel. Ja, es kommt direkt vom Himmel. Und das müssen wir wissen. Ja, mit dem müssen wir aufstehen, mit dem müssen wir ins Bett gehen, ja, mit dem müssen wir unser Bankkonto angucken, mit dem müssen wir unser Körper angucken, ja, mit dem müssen wir, keine Ahnung, unsere Herausforderungen angucken. Der Himmel steht hinter mir. Der Himmel steht hinter mir. Gott steht hinter mir. Und Ich hab vor kurzem so eine Reportage gesehen, ja, da ging's auch um radikale Christen, ja, was du auch immer damit verbinden möchtest, ja. Es war das Traurige dabei war, es war von Christen über Christen, aber egal, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber was haben die radikalen Christen gemacht, ja, in dieser Reportage? Sie haben nach dem Wort gelebt. Sie haben Menschen die Hände aufgelegt. Ja, sie wurden gesund. Der Heilige Geist hat gewirkt. Ja, das war radikal. Sie haben Menschen geliebt. Ja, also sie haben Menschen geliebt und sind letztendlich ja gegen den Teufel gegangen. Das war radikal. Die anderen haben es nicht so ganz verstanden in der Reportage. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich outen, ja, ich bin radikaler Christ, ja, ich bin radikaler Christ. Weil meine Philosophie ist, ja, wenn ich die Menschen die Hände auflege, dann werden sie gesund, ja, diese Erwartungshaltung habe ich, ja. Wenn ich das Wort Gottes lese, was nehme ich als die Wahrheit an? Das, was links oder rechts vor mir ist oder das, was im Wort Gottes steht? Ja, da müssen wir radikal sein, weil das, was im Wort Gottes steht, ist die Wahrheit, ja. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, ja. Und Jesus ist das Wort. Und wenn wir dann daran zweifeln, dass Jesus die Wahrheit ist, ich meine, da kannst du alles vergessen. Ja, dann haut es dir die Füße weg unter deinem Boden, dann brauchst du gar nicht mehr weitermachen. Ja, also ich sage eins oder eine Ermutigung heute Abend, werd auch radikal, ja, werd auch radikal. Und radikal nicht gegenüber Menschen, verstehe mich nicht falsch, ja, wir lieben die Menschen, ja, wir gehen mit Liebe auf die Menschen zu, ja, Gott ist Liebe, wir sind nicht radikal gegenüber Menschen, ja, aber im Geist, alles, was der Teufel versucht, ja, wenn er dich versucht, was zu nehmen, wenn er versucht, den kleinen Finger dir zu nehmen, ich sag dir, sei radikal, ja, sei radikal, weil wenn du ihm den kleinen Finger gibst, dann nimmt er die ganze Hand, ja. Der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann, ja. Er geht umher, ja, wie ein brüllender Löwe und versucht und guckt, wen er verschlingen kann, ja. Und glaubt mir eins, ja, auch wenn man das jetzt so darstellt, ja, aber der Teufel ist auch radikal, ja. Der Teufel kennt keine Barmherzigkeit. Der Teufel kennt kein Ohr, der tut mir jetzt aber leid. Das ist dem Wurscht, Schrott, egal, ja, wie es dir geht. Es ist wirklich egal, ja. Und deswegen musst du auch radikal sein. Also das heißt, wenn du vor Herausforderungen stehst, na, wenn du merkst, da kommt dir was entgegen, ja, dann nimm radikal das Schwert Gottes in die Hand, ja, das Wort Gottes in diesem Moment und schleuderst ihm einmal drauf, einmal von oben, einmal von unten und einmal keine Ahnung wo, ja, und sag, weg mit dir, ja, weg mit dir, du hast nichts zu suchen. Sei da radikal, weil ansonsten bringt das Ganze nichts, ja. Wenn du da Kompromisse eingehst, ja, dann bist du verloren. Wenn du einmal mit ihm Kompromisse eingehst, dann bist du verloren, ja, weil er schnappt zu. Der schnappt einfach zu. Und deswegen, ja, sei da radikal. Lass dir's nicht gefallen. Und egal, was die Welt sagt, egal mit welcher Weisheit die Welt kommt, egal mit was sie kommt, ja, sei radikal und steh auf dem Wort Gottes, weil das ist unser Fundament. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Das ist Jesus, ja. Und er hat es vollbracht und mit ihm haben wir den Sieg, ja. Und mit ihm haben wir alles, was wir benötigen hier auf dieser Welt, ja. Und er hat uns nicht umsonst auf diese Welt hier geschickt, ja, als Botschafter, sondern wir sind da, um das Land einzunehmen. Wir sind da, um vorwärts zu gehen. Wir sind da, um der Dunkelheit zu zeigen, hey, da ist was anderes und zwar da ist Licht. Ja, und wenn wir kommen, hat die Dunkelheit zu weichen, ja. Wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, dann hat die Dunkelheit zu weichen. Wenn du, keine Ahnung, in eine Familie oder woanders reinkommst, hat die Dunkelheit zu weichen, weil du bist das Licht, ja. Und du bist gesandt, ja. Und du bringst die Liebe mit, ja. Und auch da darfst du, in Anführungszeichen, radikal sein in der Liebe. Auch da, du darfst die Liebe wirklich im Übermaßen, in Fülle einfach auch weitergeben. Weil, wisst ihr, die Menschheit braucht keine neue Errungenschaft, keine neue Technik, keine Ahnung, was irgendwie, was sie Neues braucht, ja, auf weltlicher Ebene. Die Menschheit braucht den Himmel. Die Menschheit braucht Jesus. Die Menschheit braucht die Liebe Gottes in ihren Herzen. Alles andere bringt sie nicht weiter. Alles andere führt sie nur noch weiter weg, ja. Die Menschen denken, das kam mir vor kurzem, die Menschen denken, ja, sie wären frei. Ein Atheist denkt, er wäre frei hier auf dieser Welt und bräuchte an nichts glauben. Ja, er weiß gar nicht, dass er eigentlich Sklave ist, Ja, er weiß es gar nicht. Laut der Bibel gibt es zwei Machtbereiche. Ja? Einmal den Machtbereich der Finsternis und einmal den Machtbereich von Jesus. Und wenn du nicht zu dem Machtbereich von Jesus gehörst, gehörst du automatisch zum Machtbereich der Finsternis. Und ganz ehrlich, die Finsternis meint es nicht gut mit dir. Ja? Die will nicht das Beste von dir. Ja? Die will dich nicht hier hochheben und keine Ahnung was. Ja? Sondern die hält dich mal ganz, ganz unten, ja, und hält dich in Ängsten und in Sorgen, ja. Und die Welt muss das erkennen. Die Welt braucht Jesus, ja. Dein Arbeitsumfeld, ja, deine Kollegen und Kolleginnen, wenn sie Jesus nicht haben, sie brauchen Jesus, ob sie es wissen oder nicht, ne, erst mal. Aber sie brauchen ihn. Tief in ihrem Herzen wissen sie, da ist irgendwas, was sie brauchen, ja. Da ist irgendwas, wo eine Leere ist, ja. Das sind Ängste, das sind Sorgen, ja. Und die brauchen Jesus, ja, die brauchen Jesus. Und du und ich sind da, um diese Menschen wirklich herauszuführen aus der Dunkelheit in den Machtbereich von Jesus, in diese Liebe hinein, ja. Und deswegen einfach heute Abend nochmal mein Impuls da nochmal, geht wirklich radikal vor, lasst euch da nicht aufhalten, habt keine Angst, was könnten die anderen von mir denken, ja, habt keine Angst, was Schlimmes passieren könnte, ja. Der Himmel steht hinter dir. Der Himmel steht hinter dir. Du bist ein Himmelsbürger. Du hast Autorität, ja? Ich meine, so ein Mensch im Machtbereich der Finsternis, was hat der schon? Was hat er schon? Er hat weder Autorität, noch hat er Weisheit, noch hat er irgendwas unter Kontrolle, ja? Das Schlimme ist nur, die denken alle, sie hätten alles unter Kontrolle, aber sie haben letztendlich gar nichts unter Kontrolle, ja? Bis hin, dass sie irgendwann einfach nicht mehr weiter wissen, bis zu einem gewissen Punkt und dann sagen sie, ja, wissen wir jetzt auch nicht mehr weiter, ja? Und deswegen ist es so wichtig, Jesus zu haben, weil bei Jesus kommst du immer weiter. Jesus hat immer eine Antwort auf das, was du brauchst, ja? Auf jede Herausforderung, auf jede Not, auf alles hat Jesus die Antwort. Und deswegen lasst uns rausgehen. Lasst uns diesen Jesus groß machen. Lasst uns von ihm erzählen, ja? Lasst uns wirklich da so richtig aufstehen, auch nach dieser Konferenz. Ja, wir hatten es heute schon, ja? Der Hunger, der muss weitergehen. Es muss weiterfließen, ja? Es hört hier nicht auf, ja? Es fängt erst gerade an, ja? Ich hatte den Eindruck ja bei der Begrüßung, ja? Das eine hört auf, aber das andere fängt an. Nachdem, wenn was aufgehört hat, kommt was Größeres. Und ich bin der festen Überzeugung, jetzt kommt was Größeres. Wir gehen vorwärts, Herr, wir nehmen das Land ein und wir lassen uns nicht mehr aufhalten vom Teufel, sondern wir gehen gemeinsam voran. Halleluja. Amen. Also, ich bin auch radikal für Gott. Wer noch? Alle Radikalen die Arme hoch? Ja, Halleluja. Dann bin ich ja genau richtig heute hier. Weißt du, ich sag's immer wieder, Pillepalle, also ich verstehe es vielleicht alle. Pillepalle ist so halb lau, halb warm, halb kalt, halb gar nichts. Letztendlich ganz gar nichts. Weil wenn du so, ja, so Pillepalle-mäßig bist, dann bist du eigentlich wie eine Fahne im Wind. Der eine sagt so, dann wendest du dich so. Der andere sagt so, dann wendest du dich so. Wirst du nicht ernst genommen. Im ersten Moment denken Menschen dann, oh ja, ja, ich muss ihm ja gefallen oder ihr gefallen oder so. Aber es gibt einen Spruch, komme ich aber gerade nicht drauf. Wer es allen recht machen will, ich weiß nicht, wie es weitergeht, genau, der macht es gar nicht recht oder... Ja, wie auch immer, genau. Aber weißt du, als die ersten gerade gepredigt haben, kam mir so, also hat Gott die Welt geliebt. Genau so hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weißt du, wir gehören alle dazu. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Jesus war Gott. Ich denke so oft drüber nach. Jesus war Gott. Er war im Himmel. Da, wo die Straßen aus Gold sind, wo die Saphire, Rubine rumliegen, wo die Tore aus Perlen sind, da war so ein Zuhause. Und er ist in diese Welt gegangen. Er hat Ja gesagt, damit wir errettet werden können. Also das ist doch nichts für Lauwarme. Also wenn Gott so radikal ist, seinen Sohn auf die Erde zu schicken und Jesus so radikal ist, auf diese Erde oder war, auf diese Erde zu kommen, um Mensch zu werden. Ich finde, was Radikaleres gibt es gar nicht mehr. Und dieses Ganze, was man immer wieder so hört oder was ich auch immer wieder so höre, ja, man weiß ja nicht genau und vielleicht doch und ja, ja, aber, ja, aber. Also dieses Ja, aber, sage ich jetzt einfach mal, das hat gar nichts in unseren Köpfen zu suchen. Er hat seinen Sohn geschickt. Genau so hat Gott uns geliebt. Also hat Gott uns geliebt. Er ist Liebe. Und wir sind neu geboren aus Gott. Wir sind neue Schöpfungen. Das heißt, unser Geist ist aus Gott geboren. Wir sind Liebe. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, die er geben kann. Er ist Liebe. Er hat nichts anderes. Er ist Liebe. Und dieser Teil von uns, der Geist ist Liebe. Ich bin nicht mehr die alte Marion, die ich mal war. Ich bin aus Gott neu geboren. Ich bin ein Teil von Gott. Ich bin nicht Gott. Also bitte, niemand soll mich falsch verstehen. Tut auch, glaube ich, hier keiner. Aber ich bin aus Gott geboren. Ich bin sein Kind und wir sind alle seine Kinder. Er wollte Kinder haben. Er wollte Freunde haben. Deshalb hat Gott diese Erde überhaupt geschaffen. Wenn du mal 1. Mose liest, kannst du es ja mal nachlesen neu. Aber Jesus musste kommen, damit all das, was kaputt gegangen war, neu geschaffen werden konnte. Und da sind wir jetzt. Ich finde das so gewaltig. Also, Satan will dir die Freude klauen. Das ist das Thema Nummer 1 bei ihm. Erstmal will er dir die Freude klauen, weil dann kann er dich fertig machen. Dann kann er dich klein kriegen und sonst was. Aber weißt du, wenn du aus diesem Bewusstsein lebst, dass du eine neue Schöpfung bist, dann bist du doch voller Freude. Dann kannst du doch gar nicht anders als dich freuen. Ja, mein Mann. Es ist süß, ihr sitzt alle da, guckt mich alle groß an. Jetzt freut euch mal, dass ihr neue Schöpfung seid. Hallo? Also. Es ist mit dem menschlichen Verstand nicht zu fassen. Überhaupt nicht. Wer versucht, das wirklich rationell zu erfassen, was Gott getan hat und was Jesus getan hat, kannst du vergessen. Ich habe es auch mal probiert. Das hat nichts gebracht. Es ist einfach wirklich, das ist das, was wir weitergeben auch sollen. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Nationen, macht die Nationen zu Jünger. Weißt du, ich habe mal irgendwann gelesen in einem tollen Buch von jemandem, der sehr viel nach China gegangen ist, um Bücher, na, nicht rübergegangen, er hat Bücher rübergeschickt. Der hat dann gesagt, in China gibt es noch so und so viel Volksgruppen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Das steht da in dem Buch drin. Und dann habe ich gedacht, nee, Jesus kommt wieder, wenn alle von ihm gehört haben. Jeder Mensch auf der Erde wird von ihm gehört haben. Und wenn er nicht persönlich sieht, er seine Gegenwart an der Schöpfung. Aber es ist nicht mehr so viel Zeit, wir haben es gerade schon gehört. Es gibt noch Volksgruppen, aber es gibt auch Leute, die gehen. Es gibt Leute, die gehen. Es gibt bei uns Leute, die gehen. Die gehen auf die Straße, die gehen zu den Nachbarn, die beten für die anderen. Wir sind keine, die stillstehen, nur zum Luftholen, zum Atmen, zum Neuauftanken. Dann brauchen wir auch Ruhe. Aber in uns ist dieses, was Gott wirklich auch so wollte, was Jesus auch gesagt hat, geht hin und macht die Nationen zu Jüngern. Was immer auch deine Nation gerade sein mag, vielleicht ist es die Siedlung im nächsten Ort. Ist ja egal, aber tu es. Weißt du, diese Liebe, Gott ist Liebe, du bist Liebe, ich bin Liebe. Wir sind es einfach, weil wir neue Schöpfungen sind. Diese Liebe muss weitergegeben werden. Die Menschen brauchen das so dringend. Wenn ich so immer wieder höre, so dieses, ich kann ja nicht und ich kann ja nicht und ja, aber und ich habe es ja versucht und im Hinterkopf ist immer noch und ja, aber. Hör endlich auf damit. Hör endlich auf damit. Das bringt dich nicht einen Zentimeter nach vorne. Es ist noch nicht mal so, dass du auf dem Fleck bleibst. Es bringt dich oft rückwärts. Und wir gehen nicht rückwärts. Weißt du, wenn Gott gewollt hätte, ich mach das mal, wenn Gott gewollt hätte, dass ich rückwärts gehe, hätte er mir da hinten Augen angebracht. Ist doch so, oder? Er hat uns geschaffen, dass wir vorwärts gehen. Und zwar vorwärts gehen in seiner Liebe. Und das tun wir. Ja, du gehst vorwärts. Und da bist du echt radikal, weißt du, im Vorwärtsgehen. Weißt du, ich habe mir so irgendwie, Christian und Marion dann auch übers Radikalsein gepredigt haben, habe ich mir gedacht, wenn du es so in der Welt hörst von so Radikalen, da gibt es dann immer, sagt man, ja, der ist da und dort radikalisiert worden, sagt man also. Weißt du, hier wirst du radikalisiert. Weißt du, du bist hier, weißt du, radikal für die Liebe, weißt du, radikal für Jesus. Nicht, dass man hier eine Doku über uns macht, nicht radikal für irgendwas anderes, aber radikal für Jesus, weißt du? Weil, weißt du, wir haben es ja auch gehört am Wochenende, wir sind das Licht der Welt, weißt du, Licht ist radikal, weißt du, Licht verhandelt nicht mit der Dunkelheit. Licht sagt nicht, okay, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, wir sagen irgendwo, okay, den Bereich leuchte ich aus und der Rest darf die Dunkelheit haben. Nee, Licht sagt, ich bin da, Dunkelheit weg, Ende. Da gibt's keinen Kompromiss, weißt du? Und was dann, wenn du es bei weltlichen radikalen Gruppen weitersiehst, was dann ist, dann gibt's dann, redet man immer so, okay, wenn die radikalisiert sind, was machen die dann? Das sind dann erstmal so, nennt man es Schläferzellen, weißt du? Die gehen dann meistens, gehen die ganz normal ihrem Leben nach, gehen an ihre Arbeit, keiner merkt was von dem, sind ganz normal und irgendwann werden sie aktiviert. Und weißt du, vielleicht ist es bei dir auch so, du gehst an deine Arbeit, keiner weiß, dass du was mit Jesus zu tun hast irgendwie. Alle denken sie, ah ja, das ist halt der. Aber weißt du, Gott will dich aktivieren. Weißt du, Gott will einfach, weißt du, Gott will, okay, ich weiß nicht, Gott will die Bombe platzen lassen. Weißt du, Gott will, dass rauskommt. Weißt du, rauskommt, was drin ist in dir. Weißt du, Gott will, dass, weißt du, dass alles, was er in dich gelegt hat, dass es rauskommt. Weißt du, das, was du am Wochenende empfangen hast, weißt du, du warst im Feuertunnel, hoffentlich jeder, dass er durchgegangen ist und einfach empfangen hat. Weißt du, das muss rauskommen. Weißt du, das kann nicht irgendwie in dir aufgestaut werden und irgendwie dann versauern oder irgendwas, dass du es nur für dich hast. Nein, das muss raus. Weißt du, das muss raus. Und weißt du, es muss rauskommen. Die Christen sind nicht mehr irgendwo die Schläferzelle, die auch in der Gesellschaft sind und auch in ihre Gemeinden gehen und irgendwie für sich sind. Nein, weißt du, wir gehen raus und wir bringen das Evangelium raus, weil das braucht die Welt. Weißt du, guckst dir an überall, weißt du, kannst jedes Problem in der Welt anschauen und sagen, okay, die haben ihre Ideen und ihre Lösungen, aber eigentlich am Ende vom Tag ist die Lösung das, was wir haben, weißt du. Es gibt keine andere Lösung, weißt du. Die anderen Lösungen führen wieder nur in weitere Probleme. Und weißt du, deswegen, weißt du, will Gott, dass wir es nicht mehr zurückhalten, nicht mehr so sagen, okay, ich habe es ja für mich, ich habe ja meinen Frieden mit dem Herrn und so und schön und gut, sondern weißt du, der neben dir, dein Nächster, der braucht das auch, weißt du, der mit dir arbeitet, der braucht das auch und weißt du, deswegen will Gott, dass du es rauslässt, weißt du. Und was ich auch noch so hatte, war, weißt du, wir sind keine Söldner. Weißt du, habe ich irgendwie so gehabt, wir sind keine Söldner. Weißt du, Söldner sind ja in den Armeen oder so, sind es so einfach die werden von irgendeinem Land, das dann Krieg führen will, werden die bezahlt, gehören eigentlich gar nicht da dazu und sagen dann halt, ja okay, solange der Sold stimmt, mache ich, was ihr mir sagt. Und weißt du, das ist bei uns nicht. Weißt du, du sagst nicht so, okay, solange es schön ist mit dem Herrn oder solange es mir gut geht, bin ich dabei, sondern weißt du, du bist voll drin. Weißt du, es gibt dann im Gegensatz zu Söldner gibt es, weißt du, die Soldaten, die halt für ihr Land sind, weißt du, und da ist es so, weißt du, die haben was zu verlieren, die haben da richtig sich eingebracht, die haben, im Englischen sagt man Skin in the Game, also die haben ihre, weiß nicht, Haut mit drin, also die sind mit Haut und Haaren dabei, könntest du sagen, weißt du, weil es einfach nicht nur etwas ist, so, dass sie sagen, okay, wenn solange es gut für mich ist, mache ich mit, sondern die haben da wirklich was mit eingebracht, weißt du, und Gott will, dass wir uns wirklich mit einbringen, weißt du, wirklich für sein Reich mit einbringen, nicht nur sagen, okay, solange es mir gut tut oder solange ich es schön finde, sondern auch, weißt du, es wird dir immer, weißt du, Gott versorgt dich, weißt du, brauchst jetzt nicht denken, okay, was sagt er mir jetzt, sondern es wird dir gut gehen, aber weißt du, Gott schaut auf dein Herz, weißt du, dass du nicht nur dabei bist, weil du rausbekommen kannst, sondern dass du mit dem Herzen dabei bist, weißt du? Und das siehst du auch in der Geschichte. Also ich meine, Söldnertruppen hatten sie immer wieder, aber weißt du, wenn da, wo Leute waren, wo die Soldaten wirklich keine Söldner waren, wo sie wirklich für ihr Land gekämpft haben, wo es wirklich ihr Land war, das auf dem Spiel stand, weißt du, das hat sich, selbst wenn sie unterlegen waren, hat sich es am Ende sogar durchgesetzt. Weißt du, es war, zum Beispiel gab es bei den, glaube ich, ersten Auseinandersetzungen von Rom und Karthago, da war es die Karthager, die haben immer nur mit Söldnertruppen gekämpft, die hatten immer Söldner und am Ende, was den ausschlaggebenden Punkt gemacht hat, dass Rom sich da durchgesetzt hat, die am Anfang ja noch relativ klein waren, war halt, dass die keine Söldnertruppen hatten, dass die gesagt haben, nee, wir lassen unsere eigenen Leute kämpfen. Und weißt du, das ist so, weißt du, deswegen es macht einen Unterschied, ob du wirklich mit dem Herzen dabei bist oder ob du nur dabei bist, weil es halt gerade die beste Option für dich ist oder so. Weißt du, und deswegen, weißt du, will Gott wirklich, dass wir da voll mit reingehen. Weißt du, wenn jetzt denkst, vor allem ist das Beispiel, weißt du, du kannst es heute vielleicht sehen, so ein bisschen vergleichen mit, wenn du bei einer Firma, weißt du, bist du nur angestellt oder bist du ein Teilhaber, hast du Aktien in der Firma, weißt du, das macht auch einen Unterschied aus, weißt du, ich meine, bei mir in der Firma gab es so ein Programm, wo Mitarbeiter Aktien erwerben konnten und habe ich dann auch gemacht, weil es hat sich angeboten. Und dann ist es so, wir haben es irgendwie, machen es auch ganz schlau bei uns auf dem Intranet, da siehst du dann immer, wie gerade der Aktienkurs ist. Und da siehst du auch immer, okay, geht es gerade hoch, geht es gerade runter. Und es ist schon ein Motivationsfaktor. Da denkst du, oh, es geht runter, das muss ich ein bisschen mich ins Zeug legen. Nein, das nicht, du weißt. Aber weißt du, du weißt irgendwo, hey, das ist jetzt nicht nur eine Zahl, die da angezeigt wird, das ist nicht nur meine Firma, okay, ob es dir gut geht oder nicht, macht mir ja nichts aus, ich kriege ja meinen Gehaltscheck, sondern nee, du hast jetzt was mit drin, weißt du, du hast was rein investiert. Und weißt du, wir haben Teil am Reich Gottes, weißt du, wir sind Teilhaber dieses Reiches, weißt du, die Bibel redet auch oft davon, dass wir Erben sind, weißt du, wir sind Erben, weißt du, wir haben ein Erbe bekommen, weißt du, das ist nicht nur irgendwas, wo wir dürfen auch in den Himmel, wir haben so eine Aufenthaltsgenehmigung oder sowas, sondern wir sind Teilhaber, weißt du, wir sind Bürger des Himmels, weißt du, ein Bürgerrecht im Himmel, weißt du, es hat auch damals, es hat richtig was bedeutet, wenn du römischer Bürger warst, das war nicht einfach nur so okay, sondern das hat was bedeutet und Bürger im Himmel, was bedeutet das, weißt du? Und ist mir noch gekommen, gerade in Bezug auf Aktien, weißt du, sei auch nicht so ein ETF-Christ. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es gibt im Aktien kannst du ja investieren in so, also nimm das nicht als finanzielle Beratung, ich kenne mich da auch nicht so tief aus, aber du kannst ja so investieren, dass du nicht sagst, okay, ich nehme die Aktien von einer Firma, sondern ich nehme so von allen großen Firmen, nehme ich mir immer so Anteile, das nennt sich dann ETFs und wenn die eine Firma absackt, dann ist halt die andere gut und dann gehe ich im Allgemeinen, komme ich positiv raus, ist so die Idee. macht im finanziellen Sinn, macht das vielleicht Sinn, aber weißt du, nicht bei Gott, weißt du, geh nicht mit Gott so, ja, ich bin in der Gemeinde irgendwo involviert und wenn die gut läuft, dann bin ich da mehr drin und wenn es da nicht mehr so läuft, dann gehe ich da. Nein, weißt du, bring dich wo ein, weißt du, bring dich wo richtig ein, wo du sagst, hey, ich stehe dafür, ich bin da dabei, ich bin da drin, ich bin da, ich habe da, weißt du, ich habe da Skin in the Game, ich bin da wirklich eingebracht, auch auf gut oder schlecht, weißt du, ich meine, man sagt ja, weißt du, auch beim Eheversprechen sagt mir auch, hey, in guten und wie in schlechten Zeiten, weißt du, und so ist es ja, wir sind die Braut Christi, weißt du, wir sagen, weißt du, in äußerlich vielleicht mal guten und mal schlechten Zeiten, aber weißt du, wir hängen ja nicht am Äußerlichen, weißt du, und es ist auch, weißt du, du brauchst da nie Angst haben, weißt du, Gott versorgt dich immer, weißt du, Gott bringt dir immer alles, was du brauchst, egal wie es aussieht, aber weißt du, er will, dass du mit dem Herz dabei bist, weißt du, und dann ist auch, weißt du, dann hängst du auch nicht davon ab, weißt du, wenn es immer darum geht, okay, wie sieht es gerade aus, wenn du immer Finger in die Luft halten musst, oh, wo geht es gerade hin, wo ist es gerade am besten, weißt du, ist ja auch anstrengend. Aber weißt du, wenn du weißt, hey, hier kann ich mich einbringen, hier stehe ich und da werde ich auf Dauer, wird Gott mich versorgen und ich kann darauf vertrauen, dann stehst du fest, dann bist du sicher und dann weißt du, dass es auch gut mit dir ausgehen wird. Amen. Was für ein gutes Wort. Halleluja. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Wir haben allen Grund, volle Kanne, also mit allem, was unser Leben ausmacht, dieses Leben in die Waagschale zu werfen. Manche denken vielleicht, boah, ich habe ein Leben bekommen und was mache ich jetzt mit diesem Leben? Aber wenn du dieses Leben bekommen hast, dieses Leben aus den Toten, dieses Leben, dieses Auferstehungsleben, das Jesus uns gegeben hat und das wie kein anderes das Leben wirklich ist, dann wirst du nie mehr zurückgehen. Du wirst nichts anderes mehr wollen, weil er dir alles gegeben hat. Du hast diese, wie wir es vorhin hatten, radikale Liebe kennengelernt zu dir. Und aus dieser radikalen oder absoluten Liebe, die er dir geschenkt oder die er uns geschenkt hat, können wir genauso lieben und genauso leben. Und nur dieses Leben wird uns sättigen und wird uns erfüllen. Ich weiß, ich habe als Teenie, ich hab gesagt, ich war noch nicht gläubig und ich habe immer gesagt, ich möchte kein bürgerliches Leben leben. So, ich denke, das haben ein paar von euch wahrscheinlich auch gedacht. Nicht einfach so vorgeplant, heiraten, Job, Rente, Sarg, Nagel, mit Samt ausgeschlagen. Sondern ich habe damals schon gesagt, ich habe ein Leben bekommen hier auf dieser Erde. Es gibt nicht mehrere, sondern es gibt eins. Und als ich dann den kennengelernt habe, der das Leben ist, da konnte ich nur Ja sagen, da konnte ich nur mit allem, was ich bin, mich reinwerfen. Und ich glaube, euch geht's genauso. Du kannst nie mehr zurückgehen. Selbst an deinem schlechtesten Tag, den du vielleicht hast, mit ihm sogar, wirst du immer noch sagen, es ist noch ein besserer Tag als jeder Tag, den ich ohne ihn hätte. Also das ist so wunderbar. Er hat uns radikal errettet. Wir wissen, warum wir ihm nachfolgen. Er hat uns unsere Schuld vergeben. Wir stehen vor Gott ohne Schuld, ohne Sünde. Er hat uns neu gemacht. Er hat uns wirklich komplett neu gemacht. Und neuer geht es gar nicht. Du bist so neu. Weißt du, das ist so wunderbar. Jeden Tag kannst du dir wieder sagen, ich bin komplett neu. Ich bin komplett neu. Ich bin aus Gott geboren. Alles an mir ist neu. Und ich nehme keine Schlacke. Es geht ja immer in der Ernährung und so weiter. Oder Schlacken sollen raus. Und wir lassen auch keine Schlacken zu. Sondern das Wunderbare ist, durch den Heiligen Geist in uns kommen gar keine Schlacken in uns hinein. Sondern wir werden die ganze Zeit, wenn wir es zulassen, wenn wir den Heiligen Geist wirklich an uns, durch uns fließen lassen, an uns arbeiten lassen, auch uns korrigieren lassen immer wieder, dann kann sich keine Schlacke ansammeln. Sondern wir haben wirklich dieses Leben, das sich lohnt zu leben. Und das wirklich Leben genannt werden kann. Und es ist intensiv. Ich denke manchmal, Mensch, also ein Jahr meines Lebens ist so intensiv, wie würde ich sagen, 100 von jemand anderem. Also ich denke, es kommt jedem so vor, weil wir so intensiv leben, weil wir wirklich leben. Und weil jeder Tag so, ja, erfüllt ist von ihm, erfüllt ist einfach von Gott, ein göttlicher Tag ist. Und selbst wenn Herausforderungen da sind, du hast seine Gegenwart, du hast seine Nähe, du hast seine Innewohnung. Und damit ist es der beste Tag. Und du weißt, dass egal, was vielleicht sich als Minus darstellt, du weißt, er dreht alles, wenn du ihm vertraust, in ein Riesenplus. Egal, wie es mal aussieht, egal, ob du dich körperlich mal schwach fühlst, krank bist, was auch immer, oder sonstige Probleme hast, aber du weißt, mit ihm wird es gut. Mit ihm wird alles gut. Es kann nur gut werden, weil er sich für mich hingegeben hat, weil er den Preis für mich bezahlt hat. Und deshalb ist auch er der einzige Gott, weil es keinen anderen gibt, der den Preis bezahlt hat, der sich für mich hat kreuzigen lassen, der ins Kreuz gegangen ist, der sich hat schlachten lassen, damit ich wieder Zugang habe zum Vater und damit ich das Leben habe, und zwar in alle Ewigkeit. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten vor dem Tod, weil der Tod nicht mehr für uns existiert. Also sterben, wir sterben noch, aber wir haben ewiges Leben bekommen und wir werden ewig leben. Weißt du, ewig. Und es ist keine Warnung und Bedrohung. Hilfe, ich lebe ewig. Oh, Hilfe, wird es nicht irgendwann langweilig? Sondern juhu, ewig. Ja, wir können es mit unserem Verstand uns nicht vorstellen, aber wir wissen, Gott ist immer neu und unser Leben mit ihm, dass wir eines Tages dann weiter, wenn wir diesen irdischen Körper verlassen, leben werden, wird jeden Tag ein Abenteuer sein und wird wunderbar sein und vollkommene Liebe. Und was Gott jetzt möchte, ist, dass wir dieses Leben, aber dass wir in alle Ewigkeit haben, dass wir das jetzt schon leben auf dieser Erde. Dass wir in dieser Liebe leben, dass wir aus unserem Zuhause leben, dass wir aus unserem Zuhause sprechen, dass wir wirklich voll sind mit ihm. Streck dich nochmal aus, Herr, ich danke dir für die Fülle, die in dir ist. Voll mit dir, gefüllt mit dir, stark in dir. Ein Leben, das sich lohnt zu leben, wo sich jede Minute und jede Sekunde lohnt. Weil es durchdrungen ist von deiner Liebe, weil es durchdrungen ist von deiner Freude, weil es durchdrungen ist von Wahrheit. Halleluja, weißt du, wir haben die Wahrheit gefunden. Jeder sehnt sich nach Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Aber wenn du ihn kennengelernt hast, dann weißt du, was Wahrheit ist. Und du suchst, du musst nicht mehr weitersuchen, sondern du hast die Wahrheit gefunden und du bist angekommen und du weißt, ich habe ein Zuhause. Ich habe ein Zuhause gefunden und ein Zuhause, wo ich geliebt werde. Und wo mein Vater für mich ist, wo ich am Tisch meines Vaters sitze und mit ihm esse und mit meinen Geschwistern. Und wo es nur Liebe gibt. Und wo einer für den anderen ist und einer für den anderen streitet und kämpft. Wo es keine Verdammnis gibt, sondern wo Liebe ist. Und wo ich den anderen ermutige und hochspreche. Halleluja, das ist das Leben, das er dir gegeben hat. Das Leben, das sich lohnt zu leben. Und das stark ist. Und das immer stärker wird. Halleluja, das stärker wird. Das stärker wird. Das stärker wird. Weißt du, dieses Leben ist ein Leben, wo du nicht älter wirst und wirst immer schwächer und kränker und gefrusteter, sondern ein Leben, wo du freudiger wirst, gesünder. Halleluja, je älter du wirst. Ist dir das bewusst? Halleluja. Halleluja. Und wir geben uns mit nichts anderem zufrieden, wenn andere Dinge kommen. Dann sagen wir, nein, das gehört nicht zu dem. Jesus ist für mich gestorben. Er ist auch für jede Krankheit, für jedes Gebrechen gestorben. Und er erneuert meine Jugend. Halleluja, jeden Tag. Wir nehmen das. Psalm 103, 1 bis 5. Er hat uns die Schuld, jede Schuld vergeben. Er hat jede Krankheit geheilt. Und er erneuert unsere Jugend wie bei einem Adler. Wir werden nicht schwach. Wir werden nicht alt. Ja, in dem Sinn alt. Ja, wir haben vielleicht ein paar mehr Jahre. Aber wir werden nicht alt. Weißt du, unbeweglich, unflexibel, kritisch, bitter. Weißt du, das ist nicht, wie wir enden. Sondern liebender, jeden Tag liebender, jeden Tag freudiger, jeden Tag gesünder, Halleluja, jeden Tag stärker. Das ist das Leben, das Gott uns gegeben hat. Das ist das Leben, das in uns lebt, Halleluja, dass er in uns lebt, weil er lebt ja in uns. Er ist 33, Halleluja, er ist nicht älter geworden. Er ist in dem besten Mannesalter. Er lebt und er lebt in uns. Und deshalb, wenn du noch irgendeinen Zweifel hattest, wird es mit dir immer besser. Das heißt, wir werden nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Und es ist wichtig, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen, auch für uns. Egal, weißt du, an welchem Punkt du vielleicht gerade bist, aber nimm das für dich in Anspruch. Ich werde nicht hinuntersinken. Sondern ich werde aufwärts steigen und ich breite meine Flügel aus. Halleluja. Und ich fliege mit dem Herrn. Und ich weiß, der Sieg ist da. Halleluja. Und wo Minus war, kommt ein riesiges, doppeltes, dreifaches, hundertfaches Plus. In Jesu Namen. Amen. So stark, Halleluja. Heb nochmal deine Arme auf, ein bisschen in deine Schwingen, Halleluja. Weil der Heilige Geist möchte dir unter die Schwingen greifen heute Abend. Manche sind noch ein bisschen am Tieffliegen, die müssen noch ein bisschen höher steigen. Ja, Paulus hat gesagt, wir sind versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Ja? Versetzt in eine andere Dimension. Weißt du, ganz egal, was momentan in deinem Leben dich runterziehen mag, weißt du, vielleicht wie Gewichtsteine dich runterziehen mag. Ich sage dir, da ist ein Wind, der unter deine Flügel kommt, der stärker ist und der jedes Gewicht, das an dir hängt, bei weitem aushebelt, weil es ist der Wind des Heiligen Geistes. Also er ist stärker. Der Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und was gibt es für eine stärkere Kraft als die Kraft, die aus den Toten auferweckt? Und genau diese Kraft möchte gerade jetzt in deinem inneren Menschen wirksam werden. Genau diese Kraft möchte jetzt einfach unter deine Flügel blasen, sodass du aufsteigst, wie die Adler, wie es die Bibel sagt. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, dass du hier bist heute Abend, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme greifst, Herr. Halleluja. Und uns erhebst. Danke, Herr, dass du unsere Last leicht machst, Herr. Danke, Herr, dass du unser Joch sanft machst, Herr. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Gestern bei unserem Leitergebetstreffen hat jemand, ich glaube, es war sogar der Andreas, der den Eindruck hatte, wo er dieses Bild hatte, wo wir wie einfach, weißt du, auf dem Mond, da gibt es nicht die gleiche Schwerkraft wie hier auf der Erde. Ja? Das heißt, auf dem Mond, die Astronauten, die hüpfen so, ja, weil sie so leicht sind da. Ja? Und es ist tatsächlich so, weißt du was, das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist beginnt, dir unter die Arme zu greifen. Du wirst einfach leichter. Ja? Du wirst leichter. Und ja, auf dem Mond, da kannst du als Mensch nicht anders laufen als hüpfen. Ja? Und die Bibel sagt uns, wir sollen hüpfen und springen. Ja? Sie sagt sogar, ja, gerade dann, wenn sie vielleicht, wenn alles gegen euch steht, wenn sie alles mögliche Böse über euch reden, lügnerisch gegen euch auftreten, sagt Jesus, was sollen wir dann tun? Dann hüpft und springt. Amen. Weil Jesus ist mit euch und seine Kraft ist stärker, sein Geist ist stärker. Das heißt, du musst wirklich als Christ lernen zu hüpfen und zu springen. Du musst dich an die anderen Schwerkraftverhältnisse gewöhnen. Dadurch, dass Jesus in deinem Leben ist, hast du nicht die gleichen Schwerkraftverhältnisse. Ja, die Bibel sagt, wir sind versetzt an himmlische Orte. Man könnte auch sagen, du bist auf einen anderen Planeten versetzt. Von mir aus auf dem Mond oder wie auch immer. Auf jeden Fall da, wo du hinversetzt bist, im Geist, ist es leichter. Da ist eine Leichtigkeit. Heute Abend möchte Gott wirklich Leichtigkeit in dein Leben bringen. Er möchte dich hüpfen lassen in deinem Leben. Halleluja. Also wie eine Feder von einem Ort zum anderen, ohne viel Kraftaufwand. Weißt du, so war es bei den Astronauten, als sie auf dem Mond unterwegs waren. Der Armstrong, ja, ohne viel Kraftaufwand. Einfach so ein bisschen abspringen, so ein bisschen los und plötzlich war er schon in der Luft. Andere Schwerkraft. Ja. Das ist unser Leben, andere Schwerkraft. Wir leben unter anderen Schwerkraftsverhältnissen. Manchmal vergessen wir das ein bisschen. Manchmal vergessen wir das und wir lassen uns diese ganzen Gewichte anhängen. Aber ich sag dir, nein, wirf den Ballast ab. Jesus hat gesiegt, Halleluja. Er hat den Preis bezahlt, der Weg ist frei für dich. Der Weg zu fliegen ist frei für dich. Oh, Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich hatte noch diese Bibelstelle Römer 12, Vers 14, wo es heißt, in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es da, Paulus spricht, liebe Brüder und Schwestern sind auch gemeint, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen. Ja, das ist so wichtig, ihr seid nicht mehr dazu gezwungen. Weißt du, als Christ bist du frei. Du hast Freiheit, sich zu entscheiden. Du bist nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das heißt, du bist nicht mehr dazu gezwungen, dich von dem natürlichen, menschlichen, seelischen, fleischlichen ziehen zu lassen, auch runterziehen zu lassen, dich beherrschen zu lassen. Du bist nicht dazu da, um beherrscht zu werden. Paulus sagt in Römer 5, 17, dass wir durch Jesus herrschen, also nicht mehr beherrscht werden. Und dann sagt er weiter, wenn ihr euch weiter bestimmen lasst, weil er sagt ja, wir sind nicht dazu gezwungen, aber wir können es noch. Also es ist noch möglich, du kannst dich noch bestimmen lassen vom Fleisch, ja, dann hast du keine leichte Zeit. Ja, du hast noch die Möglichkeit, aber du bist nicht dazu gezwungen. Aber wenn du dich davon bestimmen lässt, sagt er, dann werdet ihr sterben. Das heißt, das bringt Tod. Da ist keine Perspektive drin. Im fleischlichen, seelischen Menschen ist keine Perspektive. Also im natürlichen. Also ich sag dir, du kannst es sehen bei den Menschen in der Welt. Ja? Ich habe einige Menschen sehr alt werden sehen. Aber ich habe kaum jemand ohne Jesus sehr alt werden sehen, ohne dass er, je älter er wurde, umso belasteter wurde. Umso schwerer, umso belasteter. Manche haben ihre Strategien, um mit diesen Belastungen irgendwie umzugehen. Manche machen so, bei meiner Oma habe ich das zum Beispiel damals gesehen, ja, die hat einfach sich immer mehr zurückgezogen, die hat einfach immer weniger, die hat ihren Lebensradius immer mehr eingeschränkt, einfach aus, es waren keine großen Verletzungen, die sie hatte in ihrem Leben, aber sie hatte so manche und somit, weil ihr Herz nicht davon frei war, hat sie halt einfach das immer weiter auf ihre Seele draufgelegt und irgendwann mal hat sie sich halt immer mehr zurückgezogen und dann war ihr Leben in ihrem kleinen Ding auch ein Stück weit einfach, aber es war halt einfach kein wirkliches Leben mehr. Es war dann halt nichts mehr. Sie wurde beherrscht im Endeffekt, ohne dass ihr das bewusst war, beherrscht von ihrer seelischen Natur. Und du kannst so alt werden, wie du willst, aber so ist das Leben nicht schön. Amen. Und Paulus sagt, du bist nicht dazu gezwungen. Sag mal, ich bin nicht gezwungen. Ich bin nicht gezogen. Du sagst, ja, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht in meinem Leben, wenn du wüsstest, durch welche Nöte ich gehe und du sagst mir, ich bin nicht gezwungen, beherrscht zu werden von dem. Ich sage dir, ich weiß nicht, wodurch du durchgehst, aber ich sage dir eins, ich weiß, egal wodurch du durchgehst, du bist nicht gezwungen, beherrscht zu werden, weil Jesus hat gesiegt. Jesus ist stärker und wenn er in dir lebt, dann ist er der Sieger, der dich durchführt und dann bläst er mit frischem Wind unter deine Arme. Halleluja. Und dann sagt er weiter, nachdem er sagt, wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben, sagt er, wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Halleluja. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt oder geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Und dann sagt er weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Oh, Halleluja. Schließ mal deine Augen und mach dir einfach mal bewusst, weißt du, dieser Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, alles, was darin ist, dieser allmächtige Gott, er hat sich entschlossen, dein Vater sein zu wollen. Er hat sich entschlossen, dein Papa sein zu wollen. Abba heißt nichts anderes als Papa. Das war die aramäische Form für Papa. So hat Jesus den Vater im Himmel genannt. Er hat gesagt, Abba, Abba, Papa. Der Vater im Himmel hat sich entschieden, sich von dir Papa nennen zu lassen. Puh. Weißt du, und wenn der allmächtige Gott dein Papa ist, dann gilt wirklich, was der Marcel ganz am Anfang vorgelesen hat. Wenn Gott so für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Amen. Wenn Gott hinter dir steht, bei dem, wodurch du durchgehst, wer kann dann verhindern, wer kann dich zwingen, darunter zu zerbrechen? Wer kann dich zwingen, dass du klein beigibst? Wer kann dich unterkriegen? Wer kann dich fertig machen? Was kann dich vom Weg abbringen? Was kann dir die Freude rauben am Ende? Ha? Das war so eine gute Übersetzung. Nix stand einfach am Ende. Ja? Nix. Gute Übersetzung. Ja. So eine moderne Übersetzung. Ja? Nix. Nix. Nix. Sag mal nix. Nix. Nein, sondern in allem, weißt du, fahren wir auf wie mit Flügeln des Adlers. Werden wir gestärkt. Und weißt du, ich glaube, es ist so wichtig, auch jetzt nach diesem Wochenende, wo wir so eine gewaltige Zeit in der Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Es ist so wichtig, dass du das Portal der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben offen hältst. Hier sagen manche, ja, wie halte ich das Portal in meinem Leben offen? Die erste wichtige Frage ist mal zunächst mal, wo ist das Portal in deinem Leben? Wo ist das Portal zu Gott? Wo ist das Portal zum Himmel? Die Antwort ist ganz einfach, gemäß dem Neuen Testament. Das Portal ist in dir. Amen. In dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Portal zur Herrlichkeit Gottes ist in dir. Das macht es schon mal sehr einfach. Du musst nicht irgendwie dich um irgendein Portal kümmern, so wie in irgendeinem Science-Fiction-Film, das irgendwo aufgebaut ist, wo du durchlaufen musst und dann bist du woanders. Sondern das Portal ist in dir, es ist im Geist. Und wie hältst du es offen? Ganz einfach, indem du nicht zulässt, dass dein geistlicher innerer Mensch, in dem Jesus wohnt, wieder neu überlagert wird vom äußeren seelischen, fleischlichen Menschen. So einfach. Das Portal ist geöffnet durch Jesus. In dem Moment, wo Jesus in dich hineingekommen ist, wurde das Portal geöffnet in deinem Inneren. Der Zugang ist frei. Der Zugang in die Herrlichkeit Gottes in dir ist frei. Und was wir am Wochenende erlebt haben, ist nichts anderes, als dass wir uns alle zusammen bewusst geworden sind, dass das Portal offen ist und dass der Zugang da ist. Und dann sind wir einfach da drin gesurft. Das ist das ganze Geheimnis. Amen. Und jetzt nach diesem Wochenende, was machst du? Du musst es offen halten, indem du nicht zulässt, dass es wieder überlagert wird. Wie wird es überlagert? Durch diese Gewichte, durch die Gedanken, durch die Sorgen, durch die Dinge des Alltags, die sich so drüber legen wollen und einfach die den geistlichen inneren Menschen überlagern wollen. Aber solange du das nicht zulässt, ist das Portal immer offen. Permanent offen. Halleluja. Du hast freien Zugang. Ja? Das heißt, in Hebräer 4 heißt es ja, lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ja? Warum können wir mit Freimütigkeit hinzutreten? Ganz einfach, weil der Weg frei ist. Er ist frei. Verstehst du? Nur lässt du nicht mehr zu, dass es überlagert wird. Und das Geniale ist, du bist nicht gezwungen zuzulassen, dass es überlagert wird. Und das heißt, das ist das, was in Römer 8 steht, das heißt es, du bist frei, gemäß dem Geist zu leben. Und weil du frei bist, gemäß dem Geist zu leben, bist du frei, das Portal offen zu halten und in dieser Verbindung zu bleiben. Und ich sage dir, da ist das Glück. Amen. Und ich sage nicht, dass nicht schwierige Umstände kommen und dass nicht Herausforderungen kommen und dass nicht Nöte kommen und dass nicht dies oder jenes in unser aller Leben passieren, diese Dinge. Wenn du hier heute zum ersten Mal bist, dann denk nicht, dass wir deswegen alle hier so happy sind, weil wir in unserem Leben noch nie Probleme gesehen haben. Nein, im Gegenteil, wir sind gerade deswegen so happy, weil wir wissen, dass wir die Freude brauchen, um mit den Problemen umzugehen im Leben. Amen. Halleluja. Ja, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt die Bibel. Amen. Du hast die Entscheidung, verstehst du? Du hast die Entscheidung, auf welcher Ebene du leben willst. Du hast die Entscheidung, ob du auf der Ebene der Probleme leben willst, ob du auf der Ebene der Nöte leben willst, der Ängste, der Sorgen, was auch immer, der menschlichen Gedanken, ob du auf dieser Ebene leben willst oder ob du einfach dieses Leben im Geist in Einheit mit Jesus leben möchtest. Und da fließen andere Kräfte. Amen. Und da fließen andere Dimensionen. Und da ist der Himmel offen. Und da ist die Herrlichkeit Gottes. Und das sind die Wunder. Und da ist das Wirken Gottes. Und da sind Dinge plötzlich möglich, die sonst nirgends möglich sind. Da wird das Unmögliche möglich. Da tun sich Türen auf. Da tun sich Tore auf, die du nicht für möglich gehalten hättest. Amen. Halleluja. Weißt du, du wirst zu mehr als einem Überwinder. Oh, danke, Jesus. Lass uns mal unsere Hände ausstrecken. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass das Portal geöffnet ist über uns, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir im Raum der Herrlichkeit zu Hause sind. Herr, wir danken dir, Herr, dass in diesem Raum nichts unmöglich ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass in diesem Raum, Herr, auch, ja, wo unser Verstand uns anschreit und sagt, das ist unmöglich, das ist eine Situation, das ist undenkbar. Danke, Herr, dass du einen Weg hast, Herr. Danke, Herr, dass deine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, dass deine Wege nicht unsere Wege sind, unsere menschlichen, sondern viel höher sind, Herr, als unsere menschlichen Wege. Aber du hast sie für die bereitet, die dich lieben, Herr. Du hast, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Halleluja, du bringst Versöhnung, wo keine Versöhnung möglich scheint. Du bringst Versorgung, wo keine Versorgung möglich scheint. Du bringst Heilung und Gesundheit, wo es unmöglich scheint, wo die Ärzte aufgegeben haben, Herr. Da bist du der gerade erst anfängt, Herr. Da bist du der seine Wunder tut, Herr. Du bist der uns gerade dann, wenn wir wirklich am absoluten Abgrund sind, Herr, der dann uns eine Brücke baut, Herr. Halleluja, Herr. Wir danken dir, Herr. Wirklich eine Bahn aus Licht wird gebahnt. Und wir gehen da drauf und wir schauen auf dich und du führst uns sicher durch, Herr. Halleluja, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, Herr, dass das Portal geöffnet ist, Herr. Das Portal der Herrlichkeit Gottes. Danke dafür, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sag einfach mal mit mir zusammen zum Schluss. Ich entscheide mich, das Portal in mir offen zu halten, indem ich nicht zulasse, dass es überlagert wird durch die Sorgen, durch die Ängste, durch die Nöte, durch die Umstände, durch die Probleme, durch meinen äußeren Menschen. Ich lasse es nicht zu, sondern ich lebe aus meinem Geist. Ich lebe aus meinem Innersten. Ich lebe im Geist. In Einheit mit deinem Geist, Vater, mit deinem Geist, Jesus. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich. Danke, Herr, für den offenen Himmel, Herr. Danke für den offenen Himmel, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Wunder, Herr. Oh, ich spüre einfach im Geist, da ist noch ein Raum wirklich von Wundern, der geöffnet ist. Auch gerade jetzt, wo du wirklich in deinem Leben ein Wunder brauchst. Steh einfach mal auf und streck einfach mal deine Hände aus. Weil ich sehe wirklich, wie Engel bereit sind, wirklich Wunder zu deponieren. Einfach in das Leben von Menschen. Wirklich Wunder zu tun, Wunder zu wirken. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du gerade ein Wunder brauchst. Aber ich sage dir, Gott weiß es. Gott weiß es. Und Vater, wir danken dir, Herr, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Du bist der Wunderwirker, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, setzen wir die Engel, die Wunder wirken, frei, Herr. Wir setzen die wunderwirkende Engel frei, Herr, die sich positionieren an der Seite der Söhne und Töchter, Herr. An der Seite deiner Kinder, Herr. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr. Herr, dass du Wunder freisetzt, wo immer sie sind, Herr. Dass du Wunder freisetzt, Herr. Herr, in den Situationen, wo sie gerade jetzt sind, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du Wunderengel freisetzt, Herr. Halleluja, die mit jedem Einzelnen mitgehen, Herr. Wunderengel der Versorgung, Wunderengel der Versöhnung, Wunderengel der Befreiung. Oh, Halleluja. Wunderengel der Heilung, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Manche müssen ein paar Engel auch in Empfang nehmen, auch für Menschen um sie herum. Das ist auch wichtig, sodass du wieder ein Träger sein kannst, auch für andere, die Wunder brauchen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist der Wunderwirker, Herr. Halleluja. Halleluja. Ja, wir setzen es frei. Wirklich eine Explosion von Wundern um uns herum, Herr. Überall, wo wir hingehen. Danke, Herr, für eine Explosion von Wundern. Auch die Menschen, denen wir dienen, Herr. Danke, Herr, für eine Explosion von Wundern, Herr. Danke, Herr, für Engel, die mit uns gehen, wo immer wir hingehen, Herr. Herr, um die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien, Herr. Herr, die Toten aufzuwecken, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du deine Wunderengel mit uns sendest, Herr. Mit jedem Einzelnen von uns. Und wo immer wir hingehen, ist ein offenes Portal der Wunderwirksamkeit, Herr. Wir preisen dich dafür, Jesus. Halleluja. Oh, sag danke, Herr, für deine Engel. Oh, deine Wunderengel. Halleluja. Amen. Amen und Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn.